Wir sind Gamer, wir sind geil. Heute werden die Noobs flachgelegt. Bro, meinst du jetzt ficken? Nein, Digga, WTF. Wir sind Gamer und Noobs werden flachgelegt. Ein Gamer-Noob in Ragnarok online klickt auf einen Store, kauft eine Pico Eckart, obwohl er eine Peko Poko Card braucht. WTF, so ein Lappen. Ich weiß, dass wir in der Gilde so einen Vogel haben. Der Typ ist eine echte Legende, AFK-Legende. Immer weg, wenn's ernst wird. OMG. What's the fuck? OMG. What's the fuck? Wir sind Gamer, wir sind cool. Und die Gamer-Girls, die einen Kumpel besuchte. Also wie soll ich sagen, er hat dein Mikrofon nicht gemutet. Und vögelte sie. Wir konnten alles hören, WTF. So ein Noob. Tja, beim Ficken im Real Life sollte man seine Technik unter Kontrolle haben. Im Teamspeak Sex gemacht, nix Discord. Wir hassen Discord. Wir sind Gamer, wir sind geil. Auf einen eigenen Server installieren kann. So wie einen eigenen Livestream-Server oder 5M oder Minecraft. Cool. Ey, Digga, mein Vater, der Alte, der hat einen Puff in Minecraft. Da kann jeder hingehen und sich so richtig knalle lassen. WTF, echt jetzt? Wir sind Gamer, wir sind Gamer auf Lebenszeit. mach die Platt! Komm her, du Nupp, mach die Platt! Wir sind Gamer, wir sind geil! Wir sind Gamer.